Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 30. Januar 1789. Also nimmst du nun wohl schon Glückwünsche zu deiner Professur an? Wenigstens scheint die Sache nunmehr entschieden zu sein. Quod felix faustumque sit. Meine Gedanken darüber habe ich dir schon geschrieben, so viel begreif ich immer mehr, dass es unter gegenwärtigen Umständen keine üble Sache ist. Deine Sorge ist nun, den möglichsten Vorteil davon zu ziehen und dich so wenig als möglich einschränken zu lassen. Niemand wird dir verdenken, zu Anfange wenig Kollegia zu lesen. Arbeiten, die du nach deinem Versprechen an Buchhändler liefern musst, geben dir einen sehr natürlichen Vorwand. Es freut mich, dass du mit meinen Äußerungen über die Künstler zufrieden bist. Bei der Stelle, was ist der Menschenleben etc., hat mich das folgende, o wie viel schöner etc., irre geführt. Empfängt er, geht doch auf Gott. Daher verstand ich unter dem Totenbilde die Welt und wusste nicht, wo das Einschiebsel herkam. Was ist der Menschenleben? Dein Gedanke übrigens bei dieser Stelle behagt mir sehr, aber ich wünschte ihn etwas deutlicher gesagt. Mit der Anfangsstrophe kann ich mich noch nicht aussöhnen. Der Eingang durch eine Seitentüre wäre freilich gut, aber wie du selbst sagst, wird dir der Zusammenhang mit dem Folgenden immer schwerer werden. Über die verzehrende Wahrheit und den ewigen Raum bin ich befriedigt. Die beiden Zeilen, was wir als Schönheit ahnen etc., hattest du halb durchstrichen und ich glaubte, dass sie wegen der Zeilen in einer der folgenden Strophen als Schönheit lächelt sie etc. nicht gelten sollten, sonst hätte ich auch hier eine Tautologie bemerkt. Das Bild des Frühlings ist freilich passend und ich ärgere mich, dass ich's nicht gefunden habe. Doch wäre mir's nicht entgangen, wenn die Gegenidee von Frucht oder Herbst mit einem Worte angedeutet gewesen wäre. Übrigens danke ich dir, dass du noch über deinem Gedicht brüten willst, fürchte die Länge nicht zu sehr. Es kann eben dadurch zu lang werden, dass du es zu kurz machen willst und wesentliche Glieder der Kette herauswirfst. Ein Ausweg fällt mir noch ein, wie wenn du das Historische und Philosophische trenntest, die Stelle verscheucht von mörderischen Heeren etc. ist eine der schönsten, aber man würde sie im Ganzen nicht vermissen, wie wenn du diesen Stoff, der hier wirklich nur berührt ist, zu einem besonderen Gedicht ausdehntest. Vielleicht fändest du in diesem einen schicklichen Platz zu manchen anderen Stellen, zum Beispiel zu der Ermahnung der Menschheit würde etc. Oder wäre das Historische zur Einleitung zu brauchen, etwa zu der bewussten Brücke? Ich bin noch immer zu zerstreut gewesen, um mit ganzer Seele bei deinem Gedicht zu sein. Jetzt beunruhigt mich die gefährliche Krankheit eines Mannes, der unter den hiesigen Menschen mir jetzt der interessanteste ist. Es ist der preußische Gesandte Graf Geßler, den wir in Karlsbad kennengelernt haben und der sich sehr nicht bloß unter seiner Klasse auszeichnet, außer mancherlei Kenntnissen und Sinn für Kunst aller Art, den er durch einen langen Aufenthalt in Italien gebildet hat, hat er eine gewisse Energie des Charakters und viel Talent, Menschen schnell und richtig zu beurteilen. Sein Umgang hat uns schon manche angenehme Empfindung gemacht. Er ist auch in Weimar gewesen. Goethe und Krause werden ihn kennen. Jetzt liegt er an einem Entzündungsfieber gefährlich krank, und ich bin oft bei ihm, weil es ihm trotz einer Menge von Bedienten an eigentlicher Wartung fehlt. Ich verliere fast die Geduld, bis das neue Stück der Thalia erscheint, und du wirst mir glauben, dass es nicht bloß darum ist, um meine Erstlinge gedruckt zu sehen. Vom Geisterseher erwarte ich viel, sobald du dich ganz dafür interessierst. Das Sujet ist der geistvollsten Behandlung fähig. Weise jetzt nur nichts zurück, was sich dir aufdringt. Es wird bei dir eine Zeit kommen für das Talent zu neuen Auflagen, als dann wirst du die Räuber Fiesco Carlos, den Geisterseher, wieder vornehmen und ihnen die Klassizität geben, die ihnen jetzt noch mangelt. Behalte nur deinen Menschenfeind in petto, bis er ganz vollendet aus deinen Händen hervortritt. Über die Memoir erwarte ich nur deine nähere Erklärung, womit du anfangen willst. Dein Erbieten, mir einen Teil der Arbeit abzutreten, nehme ich sehr gern an. Unter den mittleren Zeiten verstehst du doch wohl die Zeit der Reformation. Soll ich mich etwa nach Sammlungen aus der englischen Geschichte unter Heinrich dem VIII. Umsehen? Lebe wohl! Minna und Dora grüßen. K.